Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Abend mit einer Ursendung von Marie Thees Daumenkino. Wie soll das gehen? Daumenkino im Radio? Da erinnern wir uns an einen viel zitierten Ausspruch von Urs Widmer: Hörspiel ist wie Stummfilm, nur umgekehrt. So einfach ist das also. Die junge Kölner Autorin Marie T. Martin hat ein Hörspiel aus lauter skurrilen und poetischen kleinen Geschichten geschrieben, die von dem Duo Eva Pöpplein und Janko Hanuszewski in akustische Abenteuer und verwegene Klanglandschaften verwandelt wurden. Die beiden jungen Künstler, bekannt auch als Duo Matsuga, sind auch die Regisseure dieses Hörspiels, dessen Miniaturen sich zu einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zusammenfügen. Hallo. Ich habe einen Koffer. In dem liegt ein Foto von jedem. Die Gesichter verändern sich stündlich. Ich habe eine Adressenliste mit jeder Adresse und eine Dose Bohnen für jeden. Darf ich mich vorstellen? Ich bin die blaue Frau mit der Fahrradklingel. Ihr könnt mich an jeder Ecke hören. Ich habe angefangen zu schreiben, als ich 7 Jahre alt war. Die Geschichten, die ich als Kind geschrieben habe, waren meistens fantastische Geschichten. Also da gab es zum Beispiel den Jungen, der mit seinem Kopfkissen nachts über der Stadt fliegt. Und dann gab es die Geschichte von dem Jungen, der mit seinen Eltern in den Ferien ist und ins Meer fällt, aber nicht schwimmen kann und trotzdem erstaunlicherweise unter Wasser atmet und dann auf dem Meeresgrund eine Meerjungfrau trifft. Marie Thees Daumenkino. Ein Hörspiel von Marie T. Martin. Nachbarn. Dass die Frau aus der Nebenwohnung etwas Komisches an sich hatte, fiel mir schon am ersten Tag auf. Was genau es war, habe ich vor ein paar Tagen bemerkt. Auf ihrem Kopf wuchs gelbes Kraut. Bei einem Gespräch im Treppenhaus erzählte sie mir gestern, sie ginge gleich zum Friseur. Zum Gärtner? Fragte ich. Aber sie blickte mich verständnislos an. Heute sah ich sie wieder. Es waren jetzt gelbe Rosen auf ihrem Kopf. Und über ihrem rechten Ohr rankte ein stachliger Stiel hervor. Müdigkeit. Ich habe einen Bekannten mit einem seltsamen Schlafrhythmus. Immer wenn er die Wohnung verlassen hat und zurückkommt, fällt er in tiefen Schlaf. Oft schafft er es nicht bis in sein Bett. Er schläft dann so lange, wie er außer Haus war. Einkäufe erledigt seine Frau. Besuch empfangen sie meist zu Haus. Sie sehen sich selten, weil er morgens früh zur Arbeit geht und sofort nach dem Nachhausekommen einschläft. Wenn er aufwacht, ist sie schon zu Bett gegangen. Nachdem er Sonntagmorgens beim Bäcker war, schläft er 10 Minuten, während seine Frau Kaffee kocht und den Tisch deckt. Besonders nach den Ferien wird es problematisch, wenn er wochenlang nicht mehr aufwacht. Fragt man sie, ob dieser Zustand nicht ärgerlich sei, lächelt sie und sagt: Ich kann ihn ja auch im Traum treffen. Adieu. Alles, was mein letzter Liebhaber anfasste, roch nach ihm. Möbel, Restaurantkarten, Salzstreuer, ich selbst. Zudem war er ein stadtbekannter Liebhaber aller Frauen und immer unterwegs. Irgendwann roch jede Straßenbahn nach ihm, jedes Förderband am Bahnhof, jeder Türgriff und Baumstamm. Ich zog in eine andere Stadt. Erste neue Nachricht. Empfangen heute 12.24 Uhr. Piep. Eine Grenze, die schwimmt. Jeden Tag weiter. Ein Mantel, der wechselt täglich die Farbe. Wie soll ich mich auskennen, wenn du jeden Tag eine andere Adresse hast? Piep. In einem Haus, in dem sich Onkel Tobias sonntags in ein Krokodil verwandelt, geschieht auch ansonsten mancherlei. Marie T. Martins. Unser Haus. In unserem Haus muss man klingeln, wenn man hinaus will. Hinein kommt man immer. Doch ob man hinaus darf, das hängt vom Haus ab. Manchmal hält es einen drinnen fest. Da hilft auch kein Schreien. Verloren gefunden. Eine Freundin von mir arbeitet im städtischen Fundbüro. Sie erzählt oft von Regenschirmen, Standuhren, Gebissen und Gläsern mit Heuschrecken, die bei ihr abgegeben werden. Neulich war es eine scheinbare Schaufensterfigur in einer Schachtel, die sich als lebendige junge Frau entpuppte. Jemand hatte sie in einem Hotel liegen lassen. Sie wartet seitdem zwischen Fahrrädern und Planschbecken im Keller. Bei den großen Gegenständen, die einmal im Jahr versteigert werden. Manchmal grüßt jemand jemanden im Treppenhaus. Es riecht nach Zitrone und Döner-Kebab. An einem Dienstag fing die Rotkehlchen an, auf dem Briefkasten meines Nachbarn Jonas ein Nest zu bauen. Er angelte seine Rechnungen aus dem Kasten. Ich für meinen Teil habe schon seit Wochen entsetzlichen Hunger und warte auf ein Essenspaket, aber ich fürchte, es passt nicht in den Kasten. Ich für meinen Teil, sagte Jonas, habe schon seit Wochen entsetzlichen Hunger und warte auf ein Essenspaket. Aber ich fürchte, es passt nicht in den Kasten. Hätte ich nicht, sagte ich, letzten Sonntag meine Küchenzeile entfernen lassen, um etwas anderes dorthin zu schreiben, würde ich dir etwas kochen. Ich gebe nichts auf Wortspiele, sagte Jonas grimmig, ein Wurm hinter dem Ohr. Als Jonas anfing, seine Wohnung nicht mehr zu verlassen, begann ich mir Gedanken zu machen. Es ist, sagte Jonas leicht, erträglich so, die ganze fiese Wirklichkeit. Er ging wochenlang nicht aus der Wohnung. Eingerollt lag er in einem Fellmantel auf dem Bett, mit angezogenen Beinen. Mitten im Sommer. Es ist leichter erträglich so. Die ganze fiese Wirklichkeit. Wenn ich hineinkam mit dem Zweitschlüssel, um nachzusehen, summte er leise vor sich hin. Demnächst gibt er eine Geburtstagsparty. Ich habe auch schon ein Geschenk. Eine Fellbürste für Katzen. Es ist leichter erträglich so. Die ganze fiese Wirklichkeit. Wetter. Als meine Freundin Elena vor kurzem das Fenster öffnete, wischte ein Windstoß ihre Papiere vom Schreibtisch. Eine Topfpflanze wurde hinweggefegt, als Elena sich nach den Papieren streckte. Verzweifelt sah sie der Topfpflanze nach, da folgten schon der Tisch und der Stuhl. Sie sprang wütend auf und ab. Da kam der Sturm umso mächtiger herangebraust. Und trug schließlich Elena selbst davon. Immer höher. Weit über die Dächer der Stadt. In dem alles normal wirkt, ist nicht so, wie es scheint. Zwei Sprecher, ein Autor, Marie T. Martins, Daumenkino. Jetzt neu. Nachts. Tante Tilly bemerkte eines Nachts, dass ihr Mann nicht neben ihr lag. Holger? Rief sie und durchsuchte das ganze Haus, aber er war nicht aufzufinden. Mit klopfenden Herzen legte sie sich wieder hin und schlief sofort ein. Als sie am Morgen erwachte, lag Onkel Holger wieder neben ihr. Das ging ein paar Nächte so, bis Tante Tilly ihn endlich zur Rede stellte. Er sei, so Onkel Holger, durch die Dachluke in den Himmel gestiegen, um die Sterne zu sortieren. Irgendjemand müsse sich ja darum kümmern. Modisches. Eines Abends schlug der Blitz in meine Wohnung ein und verfing sich in meinen Haaren. Ich bemerkte erst gar nicht, was passiert war, schlief aber schlecht, weil meine Kopfhaut ständig juckte. Auf dem Weg ins Büro kaufte ich mir eine Haarkur im Drogeriemarkt. Tu dir was Gutes, dachte ich. Als der Chef mich am Kopierer passierte, rief er: Sie haben was im Haar. Unmöglich, wie Sie aussehen. Ich öffnete den Mund, um zu widersprechen, aber es kam nur ein Donnergrollen heraus. glücklich. Bei dem Ehepaar über mir kam es zu einer unerfreulichen Begebenheit. Die Frau hatte einen Kleiderschrank bestellt, der sich, nachdem er geliefert und aufgebaut worden war, als viel zu groß für das Wohnzimmer herausstellte. »So ein Klotz«, schrie der Mann. »Ich werde die Axt holen. Du hast es absichtlich gemacht. Du willst mir den Atem nehmen.« Mit diesen Worten wollte er auf seine Frau losgehen, die schnell in den Schrank schlüpfte und die Türen zuschlug. Dabei ist es bis heute geblieben. Die Frau wohnt recht heimlich im Schrank. Sie hat sogar einen eigenen Briefkasten. Jeden dritten Tag putzen die beiden gemeinsam den Wohnzimmerteppich, da der Briefträger sehr schmutzige Schuhe trägt. Darf ich vorstellen? Elena, Jonas, Onkel Tobias, Tante Tilly und viele andere verrückte Figuren. In Marie T. Martins Miniaturen. Marie T. Martins Daumenkino. Jetzt mit 30% mehr Miniaturen. Geld zu kommen. Wir nehmen Lotterien teil, kaufen Lose, spielen Lotto. Einmal gewinnt Jonas eine Lunge. Ein andermal gewinne ich ein kleines Ölfeld. Das ist uns zu anstrengend. Wir wollen nur Bares, denn nur Bares ist Wahres. Was das Geld sonst so macht, wenn es nicht im Geldbeutel ist, darüber wollen wir nichts wissen. Das ist doch viel zu durchsichtig. Jonas seufzt, weil wir nie etwas gewinnen und findet, wir sollten unsere Schlüsse daraus ziehen. Ich finde, wir sollten unsere Schlüsse daraus ziehen. Ich ziehe einen Schluss daraus und bei Jonas ein. Ausflug. Ich ging mit einer Freundin am Fluss spazieren. An einer Anlegestelle lag ein Boot, das angekettet war. Wir setzten uns hinein, um uns schaukeln zu lassen. Da löste sich die Kette von selbst und das Boot fuhr los. Und darunter zu wohnen. Ist das nicht Leidenschaft? Ist es nicht Leidenschaft, alle sieben Mardersprachen zu lernen und nachts Botschaften abzuhören in den Hinterhöfen? Ein Klarspüler für die Seele zu bestellen, hier und jetzt und sofort erleuchtet zu werden beim Anblick einer Amsel. Einer Toastrinde ohne Toast. Ist es nicht Leidenschaft, alle Stühle zu zersägen und sich nicht mehr zu setzen? Und sich nicht mehr zu setzen. Ist es nicht Leidenschaft? Auch die Handflächen blau zu streichen. auf ein Hochhaus zu steigen und von dort dem Himmel zu winken? Unser Haus. In unserem Haus, da muss man klingeln, wenn man hinaus will. Hinein kommt man immer! Doch ob man hinaus darf, das hängt vom Haus ab. Manchmal hält es einen drinnen fest. Da hilft doch kein Schrei. Hallo, ich bin leider momentan nicht zu Hause, aber hinterlass mir eine Nachricht, dann rufe ich gerne zurück. Die schwimmt jeden Tag weiter. Ein Mantel, der wechselt täglich die Farbe. Wie soll ich mich auskennen, wenn du jeden Tag eine andere Adresse hast? Wenn er spricht, bildet sich goldfarbener Flaum über seiner Oberlippe und am Kinn. Lächelt man ihn an, kann es Monate dauern, bis er antwortet. Ich rufe dich an, sagt er. Schwarz werden. Gestern an der U-Bahn-Station ein grüner Mantel, vergessene Flügel und ein Bierpuzzle aus Scherben. Die stehengebliebene Rolltreppe transportiert so spät niemanden mehr. Aber die Straßenlaternen leuchten, so oder so, bis jemand vor dem Kino fegt, wo die Plakate flüstern, wenn man sehr nah herangeht. Jonas und ich lassen das Dach entfernen, damit wir nachts den Sternenhimmel sehen können. Wenn man ein Paar ist, hat man gemeinsame Bau- oder Vermehrungsvorhaben. Wir haben nur Abbruchs- und Verminderungsvorhaben. Erst lassen wir das Dach abdecken, dann entfernen wir die Wände. Ich friere nachts. Jonas in seinem Fellmantel hingegen fühlt sich wie eine Meerkatze im Wasser. Es regnet schon seit Tagen. Wir sitzen unter einem Sonnenschirm und tragen gelbe Sonnenbrillen. Jonas läuft das Wasser aus dem Fell. Wir sind wild entschlossen, den Sonnenschein zu feiern und trinken Avocado-Cocktails ohne Avocado. Die Kerne pflanzen wir in Töpfe. Musik. geht es weiter? Wird Jonas sein Glück mit seiner Freundin finden? Werden sie endlich ein Dach über dem Kopf haben oder werden sie es sofort wieder einreißen? Bleiben Sie dran, wenn es wieder heißt Miniaturen, Miniaturen, Miniaturen. Marie T. Martins Miniaturen, jetzt auch als Daumenkino. Sonntags. Sonntags verwandelte sich Onkel Tobias in eine Art Krokodil. Er wurde über und über grün und schuppig, begann die Zähne zu fletschen und kroch schließlich über den Boden. Wir mussten ihn in den Keller treiben, wo ein Bassin aufgebaut war, und verschlossen die Türe hinter ihm. Er tobte ein paar Stunden im Wasser herum, dann wummerte er gegen die Tür und schrie, man solle ihn hinauslassen. Wir warteten immer eine Weile, bis wir ihn öffneten. Dann sah er wieder normal aus. Einmal machten wir zu früh auf. Das kostete seine Frau einen Arm. Der Ball. Peter bekam einen Ball geschenkt, der aus 4 verschiedenfarbigen Stoffstücken genäht war. Er kickte den Ball und das Zitronengelb lag oben. Sofort begannen die Bäume draußen zu blühen und ein Schmetterling schwebte durchs Fenster. Peter kickte den Ball weiter und das Blau lag oben. Es begann zu schneien und ein kalter Wind schlug an die Scheibe. Wieder kickte Peter. Und als es rostrot wurde, wusste er, dass sich die Blätter draußen begannen zu färben und der Himmel die Zugvögel ausstreute. Unser Haus. In unserem Haus muss man klingeln, wenn man hinaus will. Hinein kommt man immer, doch ob man hinaus darf, das hängt vom Haus ab. Manchmal hält es einen drinnen fest. Da hilft auch kein Schreien. Intensiv. Ein Freund von mir wird ins Radio gezogen, wenn er Musik hört. Er muss dann alles erleben, wovon in dem Lied gesungen wird. Er geht häufig im Regen spazieren und weint, kommt in fremde Städte, schlingt seine Arme um jemanden, wacht eines Morgens auf und die Liebste ist verschwunden. Er kann die Zuneigung zu seiner Schwester nicht verbergen und ist heimatlos. Er geht staubige Straßen entlang und sitzt im Gefängnis. Er ist wie der fremde Zugvogel und trinkt Milch und Honig. Er ist schon häufig gestorben. Wir liegen in einer Höhle und schauen auf seltsame rötliche Zeichnungen an den Wänden. Eine davon zeigt ein Plateau, auf dem 2 Figuren sitzen. Von einer Wolke geht der Regen als Pfeile hinunter. Andere Zeichnungen zeigen Frauen mit großen Brüsten, Pferde und Tiger, Schlangen und Männer mit aufgerecktem Glied. Als wir am Abend still sitzen, bewegen sich die Figuren. Der Regen fällt auf die kleinen Gestalten. Ein Strichmännchen erschlägt ein anderes mit der Axt. Eine weibliche und eine männliche Figur verkeilen sich ineinander. Aus einer Frau wächst ein Kind. Eine schmale Mondsichel wandert über den Felsen. Eine kleine Figur händigt einer großen eine Axt aus und bekommt dafür 2 Schalen. Mehrere Figuren schichten Steine auf, um ein Haus zu bauen. Andere stellen ein Zelt auf. Eine Figur fällt zu Boden und bewegt sich nicht mehr. Die anderen decken die Figur zu und schmücken sie. Ein großer Vogel kommt, um den Toten abzuholen. Wir sehen stumm zu, bis es dunkel wird. War vor kurzem in einem merkwürdigen Hotel, in dem ihr kein Gast begegnete. An der Rezeption wollte sie ihr Zimmer tauschen, weil das Bett so unbequem war. Aber die Dame sagte, es sei alles ausgebucht, sie könne nicht tauschen. Aber es ist doch niemand hier, rief meine Tante. Ausgebucht, sagte die Dame. Am nächsten Tag war auch die Rezeption nicht mehr besetzt. Im Frühstücksraum saß niemand. Im Speisesaal warteten gedeckte Tische. Schließlich sah meine Tante am Abend in den Spiegel, aber da war nur eine leere Fläche. Einkauf. Ich wollte einen Zeichenblock kaufen und betrat das Geschäft. Künstlerbedarf und mehr, versprach mir ein schimmerndes Schild über den Regalen. Was haben Sie denn noch mehr? Fragte ich die Verkäuferin, die mich wortlos ins Nebenzimmer führte. Der Raum war erstaunlich groß. Ich machte ein paar Schritte, befand mich plötzlich in einem Wald, kämpfte mich durch Unterholz und kam schließlich an einen feinen Strand, den ich barfuß überquerte, um in einer lauten, glitzernden Metropole zu landen, die mich aufsaugte. Nach einigen Jahren des Lasterlebens fand ich zufällig einen kleinen Laden ganz in der Nähe meiner Wohnung. Künstlerbedarf und mehr gab es dort. Etwas sagte mir dieser Werbespruch, aber, dachte ich bei mir, es gibt so viele Floskeln dieser Art. Schweigend gehen wir Stunde um Stunde. Unsere Schatten werden immer dünner und länger. Im Kopf fließen immer weniger Worte. Jonas hat seinen Fellmantel ausgezogen und schleppt ihn mit sich. Eine Spinne folgt uns schon seit mehreren Tagen. Nachts spinnt sie uns in einen silbrigen Kokon, der uns vor der Eiseskälte schützt. Jonas küsst mich mit trockenen Lippen und legt mir seltene Worte auf die Zunge, die ich sofort weiter verschenken muss. Wir legen die Hände nebeneinander und vergleichen unsere Kinderlieder. Die Stimmen sind sehr dünn und die Spinne schläft unter einem Stein. Thank you. der Abenddämmerung. Jonas legt seinen Fellmantel auf den Steg und wir blasen auf einer Trillerpfeife den Abendstern herbei. Wir rudern los. Über den Hochhäusern ziehen die Flugzeuge wie winzige Sterne hinweg. Es dreht sich ein Riesenrad. Gegen das Boot schlagen die Wellen. Um uns herum ist nichts als Schwärze und Kühle. Wir rudern. Es wird Morgen und Abend. Der siebte Tag. Jonas Gesicht ist so hell wie ein Blatt Papier. Ich schreibe ein Lächeln darauf. Botschaften aus der Fahrradklingel 2. Ich erzähle euch eine Geschichte ohne Anfang und Ende. Immer wenn die Fahrradklingel klingelt, blättern wir eine Seite um. Wir werden älter, bekommen Falten und langsame Gedanken. Und unsere Haare werden blau. Ich erzähle so lange, wie das Licht da ist. Sie hörten Marie T.'s Daumenkino von Marie T. Martin. Ja, da wird auch ein Arm abgebissen in der Geschichte mit dem Krokodil. Es sprachen Pilo Litlo, Stefko Hanuszewski und Marie T. Martin. Der Wunsch zur Kontaktaufnahme mit anderen Figuren. Eine Freundin von mir, ein Bekannter von mir, eine Cousine von mir. Die Suche nach dem berühmten Zauberwort. Ton und Technik Eva Pöpplein und Jutta Stein. Regie und Komposition Janko Hanuszewski und Eva Pöpplein. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2009. Redaktion Elisabeth Panknin. Bis zu den Nachrichten hören Sie von der CD Salon Sauvage die Titel Finn, Belil und Miniaturen 2 von Peter Ewald, Janko Hanuszewski und Mirek Pischny. Thank you. Thank you. Das war in der Studiozeit unser Hörspiel von Marie T. Martin. Danach aus der CD Salon Sauvage die Titel Finn, Bill Lill und Miniaturen 2 von Peter Ewald, Janko Hanuszewski und Mirek Pischny.